hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Dem ADAC fällt das Rechnen schwer. Man nimmt's mit Zahlen eher ungefähr. Die echten Zahlen waren zu peinlich. Da wird man heimlich, nicht gerade kleinlich. Ja, wenn die gelben Englein rechnen, dann ist die Welt doch. E-Mail-Kennworte sind Teil des Datenklaus. Auswechseln! Auswechseln! Und Ban Ki-moon lädt den Iran erst ein und wieder aus. Auswechseln! Einwechseln! Dem Land geht's schlecht! Dem Land geht's schlecht! Nach dem Wagenknecht! Dem Wagenknecht! Interview gibt's ne Online-Petition. Weiß die denn nicht? Niemals geht man zu Lanz. Irgendwas sagt ihr, bleibt ihr. Und er auch! Wetten das? Ballermann, na, na, na, Nachrichten! Ballermann, na, na, na, Nachrichten! Mehr Spaß einfach. SWR 3.